Mädchen mit den krummen Beinen, wie dein Dackel schief im Gang. Glätte mir dein weißes Leinen, gerade will dein Wuchs mir scheinen, liegst du lang. Deine Haut, die fleckig kreidig, dir verunziert Stirn und Wang, rötet sich und wird geschmeidig, und dein Borstenhaar wird seidig, liegst du lang. Dein Organ ist wie der Spatzen, kreischend krächzender Gesang. Komm auf schwellende Matratzen, wo laut wird dein heiseres Kratzen, liegst du lang. Armes Kind, nie kam ein Freier, der dich auf sein Lager dang. Komm zu mir, zu Liebesfeier, mir schwillt Mut und Blut und Leier, liegst du lang.